Tartaglia, mein Gott, verloren, ach, verloren. So lasst mich ziehen, im Wirrsal des Gefechtes such ich den Tod, vielleicht vergessen. Meinen Abschied, meinen Abschied, meinen Abschied. Oh.